15.30 Uhr NDR3 Schulfunk für alle. In unserer heutigen Sendung geht es um die Erforschung der menschlichen Erbsubstanz und deren Nutzung, um die Gentechnologie. Dürfen wir alles, was wir können? Fragt die Autorin Gabin ten Höffel und informiert darüber, was bereits heute möglich ist und welche ethischen Fragen der mögliche Zugriff auf die menschliche Erbsubstanz aufwirft. Hans-Hermann Schöne leitet die pharmazeutische Abteilung eines großen Arzneimittelkonzerns. In dieser Eigenschaft war er vor kurzem zu einem Festvortrag in Berlin geladen vor Ärzten, die sich fortbilden. Er sprach über die Zukunft der gentechnologischen Forschung und er hatte viel zu kritisieren. Zum Beispiel die pauschalierende Diskussion über Gut und Böse der Gentechnologie, die niemandem etwas nütze. Stattdessen, so meinte er, sollten wir aufmerksamer sein, wie viel die Gentechnologie dazu beitragen kann, Krankheiten zu verstehen. Zum Beispiel könnten, so meinte Schöne, erblich bedingte Schäden bei Menschen erkannt werden, noch bevor sie biologisch wirksam werden. Das heißt, noch bevor der Mensch selber weiß, dass er krank ist, wird ihm der Arzt mit Hilfe eines genetischen Tests sagen können, du wirst krank. Das klingt vergleichsweise harmlos, denkt man etwa an die Visionen einiger Nobelpreisträger Anfang der 60er Jahre. Damals, als der genetische Code entdeckt worden war, träumten einige dieser klugen Köpfe vom neuen, in seinen Erbanlagen technisch konstruierten Menschen, vom beinlosen Raumfahrer gar mit affenartigem Becken, der dann optimal in die engen Sitze der amerikanischen Raumkapseln passen würde. Um diese Visionen ist es inzwischen still geworden. Wohl kaum einer der ernstzunehmenden Genetiker meint heute, dass man Intelligenz, Schönheit oder welche Eigenschaften auch immer auf ein Gen zurückführen könnte. Die Fortschritte in der Genforschung sind auf den ersten Blick viel weniger sensationell und nur wenige haben sie bisher auf unangenehme Weise zu spüren bekommen. Einer davon ist Bruce L., der wegen seines Schicksals Gegenstand eines Berichtes in einer deutschen Wochenzeitung wurde. Bruce L. ist Schwarzer und hatte, gerade 31 Jahre alt, eine vielversprechende Karriere in der amerikanischen Armee vor sich. Bei einem genetischen Reihentest indes zeigte sich sein Makel. Er hat die Anlage zur sogenannten Sichelzellanämie. Diese erblich bedingte Veränderung im Blutfarbstoff Hämoglobin schützt Schwarze in Malariagebieten vor der Malaria und hat so ihren natürlichen Sinn. In der Zivilisationsgesellschaft hingegen gilt dies als genetische Schwachstelle. Denn immerhin besteht eine gewisse Möglichkeit, dass ein Träger des Sichelzellenmerkmals manchmal von Gliederschmerzen oder Schwindelanfällen geplagt wird. Er wäre dann nur eingeschränkt arbeitsfähig. Bruce hingegen war gesund und betrieb viel Sport und die Chance, dass er tatsächlich krank würde, stand bei ihm 1:4. Seinen Traum, Pilot zu werden, musste er sich freilich abschminken, denn allein die Möglichkeit, dass er einmal krank werden könnte, veranlasste seine Vorgesetzten, ihn anderweitig zu verwenden. Bruce ist ein lebendiges Beispiel dafür, was es für den Einzelnen bedeuten kann, wenn erblich bedingte Schäden am Menschen erkannt werden, noch bevor sie biologisch wirksam werden. In Amerika soll es Krankenversicherungen geben, die höhere Beiträge erheben, wenn der Klient die Anlage zur Sichelzellanämie hat. Doch künftig werden es nicht nur Schwarze sein, die in einem genetischen Reihentest erfahren werden, welche erblich bedingten Fehler sie haben. Jeder Mensch hat rund 50.000 Gene, das heißt 50.000 winzige Kommandostellen in jeder Körperzelle, die das komplizierte Kunststück des menschlichen Lebens steuern. Sie sind wie Zeichen auf einer langen, langen Kette aufgereiht. Diese chemische Kette ist die Desoxyribonukleinsäure, DNS oder nach der englischen Bezeichnung kurz DNA genannt. Jedes einzelne Zeichen auf dem DNA-Strang hat seine eigene Aufgabe. Ein Signal etwa sagt, mach Insulin, ein anderes ordert, mach ein Enzym, mach ein Protein oder was auch immer. Von den etwa 50.000 Genen, die ein Mensch besitzt, haben die Wissenschaftler inzwischen 400 identifiziert. Das heißt, sie wissen, wo auf der langen Kette der DNA zum Beispiel das Gen liegt, das für die Produktion von Insulin verantwortlich ist. Und natürlich besteht die Hoffnung, einst alle einzelnen Erbanlagen des Menschen auf der DNA lokalisiert zu haben. Auf den ersten Blick ist das eine faszinierende Perspektive. In genetischen Reihenuntersuchungen durch sogenannte Genomanalysen könnte man jedem einzelnen Menschen vorhersagen, wie er leben muss, wovor er sich hüten muss, für welche Gifte sein Körper besonders anfällig ist, ob er rauchen darf oder trinken und vieles mehr. Die Folgen dieses Erkenntniszuwachses sind kaum auszudenken. Das soziale Unrecht, welches dem Einzelnen widerfahren könnte, ist dagegen nur ein läppischer Vorgeschmack der Probleme, die auf die Menschheit zukommen werden. Amerikanische Unternehmen haben teilweise schon damit begonnen, ihre Mitarbeiter oder Bewerber genetisch zu testen, sei es, weil sie ihre Angestellten sortieren wollen nach dem Grad der erblich bedingten Anfälligkeit für giftige Substanzen, die etwa in der Chemieproduktion anfallen, sei es, weil sie bemüht sind, die Arbeitsbedingungen humaner zu gestalten oder die Statistik der Berufskrankheiten in ihrem Betrieb zu senken. Einer der Genetiker, die sich mit menschlichen Erbkrankheiten befassen und auch damit, wie sich Umweltgifte entsprechend der Erbanlagen eines Menschen unterschiedlich bemerkbar machen, ist Arno Motulski. Er leitet das renommierte Zentrum für Humangenetik an der Universität Washington in Seattle. Arno Motulski setzt große Hoffnungen auf den Wissenszuwachs über die menschlichen Erbanlagen, wenngleich er auch sieht, dass Ärzte und Wissenschaftler damit für manche Menschen Schicksal spielen. Denn künftig, so meint er, wird es eine vorhersagende Medizin geben. Mit so einer genetischen Untersuchung dann in der Zukunft wird es oft möglich sein, so eine Predictive Medicine zu haben, dass man... Also eine Vorhersage. Eine vorhersagende Medizin. Und das bringt viele, viele neue Probleme. Denn jetzt, wir wissen ja nicht, was aus uns wird, aber dass es dann so die Prädestination wird, da sein in vielen Fällen, dass wir viel besser werden, was unsere Anlagen sind für dies oder für das. Und das doch wird doch so kommen, ob es kommt in den nächsten 2, 5, 10, 20 Jahren, schwer zu sagen ist. Darüber hat man auch gesprochen, dass es zum Beispiel es Tendenzen geben kann, dass man schwer reagiert und krank wird von chemischen Stoffen, zum Beispiel in der chemischen Industrie. Und wenn das genetisch bedingt sein würde, sollte man solche Leute fernhalten von der Industrie und dass das dadurch zu beruflichen Restriktionen kommen kann. Die Gewerkschaften in Amerika sind sehr gegen solche Richtung dieser Forschung und dieser Anwendung, denn sie sagen, das gibt einen Grund, den Übernehmern zu sagen, ja, die Schuld, dass du krank wirst, ist deine und nicht uns und ihr macht die Industrie nicht sehr sauber. Erstmal macht die Industrie sauber, bevor er das macht. Und das ist auch ganz richtig. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich schwer eine Sache hat, die einen möglicherweise krank macht, sollte man doch nicht dahin gehen. Ähnlich denkt auch Professor Hans-Martin Sass. Er lehrt Philosophie an der Universität in Bochum. Gleichzeitig ist er Mitarbeiter am Institut für Bioethik an der Georgetown-Universität in Washington. Dieses Institut berät auch amerikanische Politiker, wenn sie ethische Hilfestellung für ihre Entscheidungen brauchen. Hans-Martin Sass ist voller Enthusiasmus über die Chancen, die seinen Mitmenschen erwachsen, wenn ihre Gene künftig auf ihre Anfälligkeit getestet werden können. Der Nachteil der Genomanalyse im Moment ist, dass wir viel zu wenig wissen, dass wir die Informationen, die wir bekommen, noch nicht deuten können. Es ist aber zu erwarten, dass die Durchbrüche in den nächsten 10 Jahren gemacht werden und dass wir in 10 Jahren mit der Genomanalyse sehr viel anfangen können, das heißt sehr viel Informationen für den Einzelnen haben, die dem Einzelnen sagen werden, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Vor allem ist es für den Einzelnen wichtig zu wissen, wo seine Schwächen sind. Das gehört auch mit zu meiner Selbstbestimmung, dass ich optimal über meine Chancen, über meine potenziellen Schwächen informiert bin. Denn nur wenn ich optimal informiert bin, bin ich in der Lage, selbstbestimmende Entscheidungen auszuführen. Wenn die dir diese Diagnose- und Analysemethoden zur Verfügung stellen, wenn sie einigermaßen finanzierbar sind, hat jeder Bürger ein Recht darauf, seine genetischen Schwachstellen zu kennen. Eine andere Frage ist, wer entscheidet aufgrund dieser Informationen, ob der Betreffende den Arbeitsplatz bekommen soll? Nun kann man sagen, das ist kein Solidarrisiko, das ist sein eigenes Risiko. Nachdem er die Informationen bekommen hat, dass er anfälliger ist als andere, soll er den Job annehmen. Die weitere Frage, die sich dann aber ergibt, wie weit ist der Betrieb und wie weit ist die Solidargemeinschaft der Gesundheits, der staatlichen Gesundheitssysteme, dann für eine solche von ihm eigentlich gar nicht klug, gar nicht richtig gefällte Entscheidung mitverantwortlich, indem sie den Schaden, den er an seiner Gesundheit erleidet, auch dadurch noch mitträgt, dass sie die Krankheitsbehandlung finanziert. Das ist ein Extremfall. Es ist darüber diskutiert worden, dass es zu Diskriminierung führen kann. Diese Sache soll von den Sozialpartnern in Tarifverträgen geklärt werden. Wenn man erst einmal weiß, wo welche Gene auf der langen Kette der DNA liegen und wofür sie jeweils verantwortlich sind, dann bietet es sich auch an, zu versuchen, defekte Gene auszubauen und durch gesunde zu ersetzen. Bei einer Blutkrankheit etwa, der sogenannten Thalassämie, wissen die Mediziner sehr genau, dass die genetische Fehlerquelle bei dem sogenannten Globin-Gen im Knochenmark zu suchen ist. Wenn Sie nun einem Patienten eine Probe des Knochenmarks entnehmen würden und die fehlerhaften Gene durch gesunde ersetzen könnten, so bestünde die Chance der Heilung. Bisher ist das noch nicht gelungen und was sich so einfach anhört, ist in Wahrheit ein höchst kompliziertes Verfahren. Doch daran wird gearbeitet und wenn erst einmal der Durchbruch geschafft ist, könnte diese Methode auch bei harmloseren Krankheiten angewandt werden. Dagegen meldet die Biologin Regine Kolleg jedoch Bedenken an. Sie selbst forscht an Mäusen über die Ursache des Krebses und arbeitet dabei auch mit gentechnologischen Methoden. Sie meint, meine Bedenken liegen auf der Ebene, dass ich meine, dass viele solcher Krankheiten einmal durch unsere Lebensweise selber hervorgerufen werden. Das heißt zum Beispiel die Zuckerkrankheit, die auf eine mangelhafte Insulinproduktion oder die Regulation der Insulinproduktion zurückzuführen ist, ist nicht per se ein genetischer Defekt, den man auf diese Weise korrigieren könnte, sondern er ist vielfach auf eine falsche Ernährung, auf eine falsche Lebensweise, auf zu wenig Bewegung und so weiter zurückzuführen, womit weitaus weniger schwerwiegenden Eingriffen und einer eher angepassten Lebensweise dieser Defekt korrigiert werden könnte, ohne dass man deswegen eine Technologie anwendet, die einen weitaus schwerwiegenderen und weitgreifenden Eingriff in die menschliche Zelle darstellt. Das heißt, hier werden Techniken etabliert, sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die wachsende Fähigkeit der Biogenetiker, Leben sozusagen in seine Grundbausteine zu zerlegen, neu zusammenzusetzen und zu verändern, hat viele Versprechungen zur Folge. Wissenschaftler und Politiker reden davon, dass Krankheiten verhindert und besser geheilt werden könnten, dass Pflanzen durch genetische Manipulation zu erhöhter Produktion angeregt werden könnten, dass die Umwelt, etwa durch giftfressende Bakterien, sauberer und Hunger und Elend wirkungsvoller bekämpft werden könnten. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Fragt sich nur, zu welchem Preis wird dieser Fortschritt erkauft? Und was hindert die reichen Länder bisher daran, technisch Mögliches auch Wirklichkeit werden zu lassen, zum Wohl der Hungernden, der Kranken und Unterernährten auf dieser Welt? Regine Kolleg gibt zu bedenken, die Technik und die Naturwissenschaft hat uns Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt für das Welternährungsproblem zum Beispiel. Es gab die Grüne Revolution, das heißt die Züchtung von ertragreichen Pflanzensorten, die also bei entsprechender Kultivierung ein Vielfaches produzieren können wie traditionelle Pflanzensorten. Es hat sich aber auch gezeigt, dass das gar nicht der Punkt war, dass diese ertragreichen Pflanzensorten zum Beispiel das Welternährungsproblem gar nicht gelöst haben, sondern dass es nach wie vor und vielleicht noch in viel schlimmerem Maße als es vor vielen Jahren der Fall war, hungernde Menschen gibt, unterernährte Menschen gibt und Menschen, die an Mangel von Nahrung sterben. Und genauso gut ist das Problem von Seuchen oder ja Volksseuchen oder heute muss man sagen Zivilisationskrankheiten nicht durch den medizinischen Fortschritt gelöst worden. Wir wenden heute ein Vielfaches unseres Bruttosozialproduktes für die medizinische Versorgung auf wie noch vor 10 Jahren. Trotzdem hat sich unser Gesundheitszustand eher verschlechtert als verbessert. Das heißt, die Fortschritte der Medizin haben uns nicht gesünder gemacht. Genauso wenig werden oder haben die Fortschritte in der landwirtschaftlichen Züchtung die Menschen satter gemacht. Und genauso wenig werden die Fortschritte in der Gentechnologie den Menschen besser machen. Immerhin, die Wissenschaftler bauen darauf, durch Gentechnik schwere Erbkrankheiten zu heilen. Zum Beispiel dadurch, dass kranke Gene beim erwachsenen Menschen durch gesunde ersetzt werden. Das ist wenig umstritten. Nun gibt es aber theoretisch noch einen anderen Weg. Bei Mäusen hat man das bereits probiert. Da wurde in die gerade befruchteten Mäuseeier ein Gen eingeschleust, das bei Ratten für das Wachstum verantwortlich ist. Und siehe da, ein Teil der so veränderten Mäusebrut entwickelte sich zu Riesenmäusen und vererbte diese neue Anlage auch an einen Teil seiner Nachkommen. Theoretisch könnten auch Menschen so behandelt werden. Wenn erst einmal Diagnosemethoden vorhanden wären, die schon beim gerade befruchteten Ei einen schweren genetischen Defekt ausmachen könnten, warum dann erst warten, bis der kranke Mensch geboren ist, anstatt gleich in den ersten Zellteilungsstadien das Kranke gegen ein gesundes Gen auszutauschen? Der genetische Defekt wäre ein für allemal repariert, auch für einen Teil der nachfolgenden Generationen. Zugegeben, das sind Visionen, aber technisch sind sie nicht undenkbar. Fast alle sind sich einig, dass das neue ethische Fragen aufwirft und der Europarat hat bereits verfügt, dass das Recht auf ein unverändertes Erbgut in die Liste der Menschenrechte gehört. Vorerst wird es so etwas wohl nicht geben. Doch bereits heute wird über etwas gestritten, was sozusagen als Vorstufe für die genetische Manipulation der menschlichen Keimzelle wichtig ist. Gestritten wird über die Frage, dürfen Wissenschaftler mit befruchteten menschlichen Eiern experimentieren? Solange der Embryo im Bauch der Mutter entstand, gab es dieses Problem überhaupt nicht. Doch seitdem überzähliges menschliches Leben als Abfallprodukt einer medizinischen Technik entstanden ist, die Eltern auf dem Weg der Befruchtung außerhalb des Mutterleibes zu ihrem Wunschkind aus der Retorte verhelfen, seitdem kann sich ein gerade gezeugter Embryo aus dem Reagenzglas dem Zugriff der Wissenschaft nicht mehr entziehen. Befruchtete menschliche Eier werden tiefgekühlt gelagert und so entstehen als Beiprodukt der Retortenbabys oft menschliche Embryonen, die nicht mehr gebraucht werden. Warum sie nicht für die Forschung verwenden? Hans-Martin Sass, der Philosophieprofessor aus Bochum, hat da wenig Bedenken. Nun entstehen befruchtete Vorformen menschlichen Lebens aufgrund der bisher benutzten Technik automatisch. Die Technik der In-vitro-Fertilisation ist nicht so präzise, dass nur ein Ei befruchtet wird, sondern es werden mehrere Eier befruchtet. Es bleiben also überzählige befruchtete Eier zurück. Was mit diesen machen, da sie nun einmal leben, liegt der Schluss nahe, sie zu weiteren in Verantwortung konzipierten und in Verantwortung durchgeführten Versuchen zu benutzen, um diese Methode zu verbessern, aber auch um mehr Erkenntnisse auf diesem ganz neuen Gebiet zu finden. Um in der Grundlagenforschung für die Gentechnologie weiterzukommen. Ja, ja. Also die Frage war ja jetzt, die ethische Fragestellung war die, ist es ethisch erlaubt, an menschlichen Eizellen zu forschen? Da sagen Sie ja. Ich sage, in dem Maße bedingt ja, indem es auch ethisch zu rechtfertigen ist, ja ethisch verantwortungsvoll ist, medizinische Versuche am Menschen überhaupt zu machen. Wenn der Vorteil für die Gesamtheit darin besteht, dass wirksame und gleichzeitig unschädliche Medikamente auf den Markt kommen und nicht Medikamente wie Contergan, dann besteht ein ethisches Bedürfnis an Menschenexperimenten, das heißt ein Bedürfnis daran, dass einige wenige Versuchskaninchen für die große Masse der anderen Zeitgenossen und der nachfolgenden Generationen sind. Die Ethik, die solche Experimente für zulässig hält, hat ihre eigene Voraussetzung. Ein gerade befruchtetes Ei ist zwar Leben, aber es hat nichts gemein mit der menschlichen Person, die daraus einmal werden kann. Es ist nicht individualisiertes menschliches Leben, wie manche Wissenschaftler sagen würden. So ähnlich sieht es auch Hans-Martin Sass. Wenn man also diese Zellen behandelt, manipuliert, diagnostiziert, therapeutisch verändert, so können wir meines Erachtens unseren traditionellen Personenbegriff, der die Individualität und über die Individualität hinaus die Selbstbestimmung oder die Möglichkeit der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung beinhaltet, nicht anwenden. Das heißt, eine befruchtete Eizelle ist noch keine sich selbst bestimmende Person. Deshalb ist es auch erlaubt, damit zu experimentieren. Reinhard Löw, Professor für Naturphilosophie in München, meint dagegen: Natürlich kann man eine befruchtete Eizelle als eine komplizierte organische Verbindung anschauen. Aber mit demselben Recht kann man auch einen erwachsenen Menschen als eine komplizierte organische Verbindung anschauen. 70 Kilogramm insgesamt, davon sagen wir 66 Wasser und der Rest eben Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel und sonst was. Warum soll das ein Mensch sein? Ich meine, wenn ich die befruchtete Eizelle nicht als Mensch aufzufassen gewillt bin, durch welche wissenschaftlich zwingenden Gründe sollte ich einen Menschen als Menschen auffassen? Es ist ja doch auch ganz bemerkenswert, dass im Dritten Reich etwa die herrschende Rassentheorie, dass Juden keine Menschen sind, nach damaligen Gesichtspunkten hervorragend wissenschaftlich abgesichert gewesen ist. Das ist auch hier eine missbrauchte Wissenschaft, die ich bitte nicht vergleichen möchte mit der heutigen Biologie, sondern ich möchte nur darauf hinweisen, dass das wissenschaftliche Argument qua wissenschaftliches keineswegs ausreicht, um bestimmte andere Grunderfahrungen des Menschen einfach in den Hintergrund zu drängen, nämlich die, dass mein Gegenüber, sei es Jude oder wer immer oder Neger, ein Mensch ist. Es ist uns nicht freigestellt. Wir können nicht den Menschen beginnen lassen, wann wir wollen. Das heißt, die befruchtete Eizelle, der menschliche Keim, muss als ein teleologisch Verfasster angesehen werden, anerkannt werden. Teleologisch verfasst, das heißt, dass aus ihm ein Mensch hervorgehen soll. Kategorisches Fundament nenne ich das deswegen, weil sich von diesem zweifelsfreien Punkt aus auch ergibt, dass in die menschliche Erbsubstanz, qua Erbsubstanz, nicht eingegriffen werden darf nach der Befruchtung, kategorisch nicht, dass Experimente mit menschlichen Föten als Ganze sich von vornherein verbieten, auch wenn sie zum Zweck hätten, etwa Mongoloidismus oder eine andere Erbkrankheit zu heilen. Ein menschliches Wesen, das wehrlos ist, ein Opfer bringen zu lassen, heißt das Recht des Stärkeren ausnutzen. Und das Recht des Stärkeren ist, wie bekannt, ja kein Recht, sondern ein Zynismus. Hans-Martin Sass denkt da ganz anders. Wenn es erst einmal möglich ist, das Erbgut im befruchteten Ei zu verändern, dann fragt er im Hinblick auf schwere Erbkrankheiten: Ist es verantwortlich, jemand unbehandelt aufwachsen zu lassen? Ja, ich muss sogar so fragen, ist es verantwortlich, dass jemand seine Existenz bekommt, ohne dass der Schaden, den er gleichzeitig mit seiner Existenz bekommt, der von uns allen als ein schwerwiegender, ja schwerstwiegender Schaden angesehen wird, insbesondere wo es in den Bereich der psychischen Erbkrankheiten hineingeht und freie Selbstbestimmung nicht möglich sein wird, ist es da verantwortlich, diesen Schaden nicht zu reparieren. Was in der Macht des Arztes steht, Schaden abzuwenden, Krankheiten zu mildern, Krankheiten zu beseitigen, ja Krankheiten gar nicht erst mit der Existenz zusammenzukleben, das muss der Arzt tun. Wer aber befindet darüber, was eine schwere Erbkrankheit ist? Wer definiert, was eine genetische Schwachstelle ist? Wenn solche Fragen künftig notwendig werden, so liegt das auch daran, dass der Mensch für die Medizin oftmals nur ein Objekt und der Arzt ein Techniker ist. So jedenfalls sieht es Reinhard Löw. Die ganze Richtung, die den Arztberuf nur noch als ein iatrotechnologisches Problem ansieht, das heißt also, der Arzt ist eigentlich ein Techniker und die Krankheit ist ein Maschinenschaden zu betrachten, die nimmt der Dimension des Leidens und des Todes den Sinn, den beide seit Menschengedenken haben und der Krankheit in einer gewissen Weise kriminalisiert. Der Mensch wird in diesem Zusammenhang eben tatsächlich auch selber als ein Computer angesehen, der gefälligst zu funktionieren habe und der sich nicht die Extravaganzen eines besonderen Lebens leisten sollte. Erwin Chagaff, emeritierter Professor für Biochemie an der Columbia-Universität in New York, hat schon frühzeitig den ungebrochenen Fortschrittsglauben seiner Kollegen zu bremsen versucht. Er meint, wir dürfen nicht alles tun, was wir können. Ich habe schon gesagt, dass ich das Genreservoir und nicht nur des Menschen, wenn Sie wollen, aller Lebewesen, Pflanzen, Tiere, dass ich ja in der Weisheit von Millionen Jahren sozusagen herausgebildet und verfeinert hat, dass ich das für einen großen Schatz der Menschen halte, für etwas, was eigentlich unantastbar sein sollte, weil ja die Gefahr besteht, dass man mit den besten Absichten oft die schlechtesten Effekte erzielen kann. Da der Mensch ja nicht weise ist, so ist das Zweitbeste, was er sein kann, langsam. Nämlich mit das Tempo, das verringerte Tempo macht es möglich, Entdeckungen, Erkenntnisse zu verdauen, zu verarbeiten, zu sichten, abzuwägen und so weiter. Und dazu ist dann schon wieder keine Zeit gewesen bei der genetischen Manipulation, weil alles so wahnsinnig schnell geht. Wenn Sie bedenken, dass es wahrscheinlich so etwas wie 200 Jahre gedauert hat, bis man von der ersten Beobachtung der Elektrizität zu den Elektrizitätswerken des vorigen Jahrhunderts gelangt ist. Und sehen Sie jetzt, dass fast jede Entdeckung innerhalb von Wochen ausgewertet, verwertet und oft missbraucht wird, dass alles sofort zum Patent angemeldet wird. Jetzt kann man ja in Amerika schon neue Lebewesen patentieren. Durch einen Befund des Obersten Gerichtshofes sind modifizierte Bakterien patentierbar. Was ja unerhört ist, denn schließlich hat ja dieser Mann nicht das Bakterium gemacht, sondern ist nur modifiziert. Also wenn wir dann weitergehen, wird ja bald auch der Mensch patentierbar sein. Und das halte ich für eine furchtbare Gefahr. Ich traue einfach den Menschen nicht zu, dass sie die Tragweite ihrer Entdeckungen wirklich abwägen können. Nun ist das Gen etwas, was man zwar verändern kann, man kann es aber nicht mehr zurückrufen. Sehen Sie, sogar die Atomspaltung könnte man, wenn man wollte, rückgängig machen. In dem Sinne, dass wenn man alle Atomwerke abdreht und alles Dreckzeug, entschuldigen Sie, in den Boden vergräbt, so ist noch immer die Strahlung vorhanden, aber es wird nichts Neues mehr gemacht. Wenn man hingegen ein neues Lebewesen erzeugt, kann man es eigentlich nicht mehr zurückrufen. Das ist irreversibel. Bakterien verstreuen sich in der Luft, im Wasser, in der Erde. Und doch Menschen, was tut man mit einem Menschen, den man genetisch modifizieren will und wann geht es schief? Schlägt man ihn den Kopf ab, übergibt man ihn einer Guillotine? Was ist das? Es ist ja noch immer ein Unterschied sogar zwischen einer Maus und einem Menschen. Ich bin auch dagegen, dass man Mäuse ganz sinnlos tötet und schlachtet. Aber bei misslungenen Kreaturen menschlicher Spezies kann man sich ja das nicht erlauben. Das heißt, der Forscher wird ein Krimineller über Nacht. Im Schulfunk für alle hörten Sie heute die Sendung Dürfen wir alles, was wir können? Von Gabriele ten Höfel. Produktion Ingo Held, Redaktion Ulrich Kressin. Am Montag melden wir uns dann wieder mit einer Sendung über die Katerer, der größten Sekte des Mittelalters.